My blood is a tyrant, a black-hearted siren crows on the lawn again. She sings like a theremin. Turpentine water, our little daughter, blue as the dawn again. She's blue as the dawn. Blackbird is still, but we'll all go farther. Pull the veil off of my world, watched it twist in the dark. Das war Neil Holyoake, der kommt aus Los Angeles, hat aber seine Zelte in Montreal, also in Kanada, aufgeschlagen. Und auf seinem neuesten Album Rex Across the Sun klingt er so ein bisschen wie Neil Halstead vom Gesang her, also wie der Sänger von Mojave 3, von dem es auch lange nichts mehr zu hören gab. Aber hier auf jeden Fall für alle Fans eben dieser Musik eine kleine Empfehlung. Neil Holyoake, Track gerade eben hieß Turpentine Water. Ihr hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch von Duck Tapes. Dann sind Faust mit dabei, Deus. Es gibt Musik von Wise Blood und von CJ Ramone von den Ramones. Genau, aber erstmal hier Musik aus den Niederlanden mit Wolf in Loveland. A sizable part of my soul, I put it down in the hole, and now I'm over you, over you. Walking a thinning line, I'm worrying all of time, but now I'm over you, over you. try to stay quiet, but I had to go out and try it, and now I'm over you. Over you. Saw a light in your face that stays with me to this day, but now I'm take me by the hand, and you can promise me something you can't even understand. But I'm over you. With my head underwater, I'm lighting up for you. Over You, das war Wolf in Loveland aus Holland. Dann da verbirgt sich Jan Minnaert mit einigen Rotterdamer Freunden, der hier diese Platte aufgenommen hat. Die heißt We Set Out in the Naked Dawn. CJ Ramone ist ein alter Bekannter. Immerhin beerbte er Didi Ramone am Bass der New Yorker Punk-Urgesteine und spielte auch den Bass bis zu deren Auflösung 96. Alle vier Gründungsmitglieder und auch spätere Mitglieder der Ramones sind inzwischen verstorben. CJ Ramone ist die einzige Ausnahme und beehrt uns mit einem neuen Soloalbum. Last Chance to Dance heißt dieses. Und hier kommt sein Song One More Chance. Einen anderen Sound hätte man auch gar nicht erwartet von CJ Ramone. Einmal Punkrocker, immer Punkrocker. Bei ihnen gilt es natürlich, Umso mehr als bei anderen Menschen auf dieser Welt. CJ Ramone hörten wir mit dem Song One More Chance. Das Ganze von seinem neuesten Soloalbum Last Chance to Dance. Er hat nach dem Ende Ramones bei diversen anderen Bands mitgespielt und hier hat er auch selbst Platten aufgenommen. Ist nicht wirklich vom Fenster weg gewesen, aber auch nicht wirklich immer präsent, muss man sagen. Und schön, dass zumindest einer noch durchgehalten hat und noch nicht das Zeitliche gesegnet hat. Und die Ramones ja auch schon gegründet, 74, das ist inzwischen auch schon 40 Jahre her. Wahnsinnig großartige Band. Und wir hören nochmal rein hier bei CJ Ramone mit seinem Song Pit Stop. Neuesten CJ Ramone, aber erwartet, dass die Tracks so großartig sind wie damals bei den Ramones. Der ist natürlich hier fehl am Platze. Trotzdem eine echt anständige Platte, kein Song länger als 2,5 Minuten. Also die goldene Regel des Punkrock-Songs beibehalten. Kurz und knapp muss er sein und höchstens 3 Akkorde. Geschrammelt am besten noch Last Chance to Dance. Das neue Album von CJ Ramone. Für alle Ramones-Fans auf jeden Fall wert, da mal reinzuhören. Duct Tape machen ganz andere Musik und hier kommt ihre Party. I'm not afraid to die. Duct Tape hörten wir mit ihrer Party und ja, die packen alle möglichen Stile in ihre kunterbunten Tracks, vollgesogen mit Psychedelic, Soul und auch Hip-Hop heißt ihr Album mit einer kleinen Prise Understatement, Less We Can. Duct Tape, das sind zwei Typen, der eine nennt sich DJ Bad Sauce, kommt aus Florida, der zweite im Bunde ist Kelly, Wynton Kelly Stevenson. Und auch der irgendwie auf jeden Fall Amerikaner, Engländer, keine Ahnung so genau. Auf jeden Fall haben sie sich kennengelernt in Berlin, leben dort immer noch und haben dort auch ihr Album aufgenommen. Schöne Platte, wie ich finde. Eben gerade der Gesang hat mich so ein bisschen an A.R. Kane erinnert. Wer den noch kennt, hat vielleicht auch so ein bisschen dort was raushören können. Ansonsten wirklich eine schöne Platte, ja, Less We Can. Deshalb auch da nochmal ein Song von Times Are Changing heißt der. Changing, das waren Duct Tape, der Song vom Album Less We Can. Und ja, schöne Platte, manchmal fehlt so ein bisschen die letzte Konsequenz, der letzte Beat vielleicht, aber auf jeden Fall eine Band, die man, oder ein Projekt, weil zwei Leute schon eine Band, weiß ich gar nicht, in dem Kontext wahrscheinlich eher weniger, die man im Augen behalten sollte. Flug 8, dann verbirgt sich Daniel Herrmann. Der hat schon mit Konsole, also / Acid Pauli, zusammengearbeitet und mit diversen anderen Leuten Knöpfchen gedreht. Jetzt hat das Ganze auch einen Namen, eine Platte als Resultat. Transatlantik heißt das Ganze und ist sehr krautrockig, sehr elektronisch, sehr minimalistisch. Und hier kommt Flug 8 mit dem Song Watch Me Grow. I can recall how this ends. Watch Me Grow. Das war ein Song von Flug 8 alias Daniel Herrmann vom Album Transatlantik. Er macht Musik schon seit relativ langer Zeit. Seine ersten Maxis erschienen 2008 und das hier sein zweites Album. Musik ist nur ein Standbein von Daniel Herrmann. Das zweite ist die Fotografie und er hat gerade eine Ausstellung gelaufen im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt am Main. Die geht noch bis zum 11. Januar 2015. Da gibt es zum Beispiel auch Aufnahmen aus dem Robert Johnson, dem Club in Offenbach, glaube ich, ist der. Und da gibt es also viel Partyfotos zu sehen von Daniel Herrmann alias Flug 8. Eliza Ambrogio als nächstes von ihrem Album The Immoralist hier, ihr Song Superstitious. Superstitious when it comes to you and me. Den Sunday Service und das gerade eben klang schon so ein bisschen nach Musik aus den 60ern, aber weit gefehlt. Die Musik kommt aus dem Jahre 2014 und kam gerade von Wise Blood. Dann verbirgt sich eine gewisse Natalie Maring, die hat schon mit anderen Leuten gearbeitet wie Ariel Pink oder auch Jackie O Motherfucker, also eher Lo-Fi und Noise-Geschichten. Jetzt hat sie sich als Wise Blood selbstständig gemacht und eine Platte namens The Innocence veröffentlicht. Darauf gibt es wundervolle Ausflüge in die 60er Jahre der britischen Folkmusik und das klingt ziemlich authentisch, wie ich finde, und ziemlich gut gemacht und ist wirklich eine ziemlich spannende Platte, die manchmal ein bisschen too much ist von den Songs her, aber eigentlich nur, sag ich mal, die Spitze des Eisberges. Ansonsten wirklich meckern auf hohem Niveau hier an dieser Stelle. Wir hören nochmal rein. Eben gerade gab es hier Hang On zu hören von Wise Blood und dieser Song hier heißt Summer. Gone again with me. Was zu solcher Musik, die Leute sagen, die wirklich in den 60er Jahren britische Folkmusik gemacht haben, Wasch die Bungeon und ähnliche, ob die das okay finden oder sagen, oh Gott, wie grausam, Wiseblood hörten wir, der Song Summer vom Album The Innocents soll das zweite Album der Dame sein, alias Natalie Maring, ich habe noch nie von ihr gehört, für mich ist es auf jeden Fall das persönliche Debüt in diesem Fall. Ihr hört den Sunday Service und was fehlt noch? Natürlich das Album der Woche und das kommt dieses Mal von Deus, eine Compilation Selected Songs zwischen den Jahren 94 und 2014. Ihr hört sich schon im Hintergrund hier mit dem Song Fell Off the Floor Man, Deus. Sit down. belgische Band Deos aus Antwerpen kommen sie. Es ist in den letzten Jahren etwas ruhiger geworden und ja, das ist ganz okay nach 25 Jahren Bandgeschichte. Darf man die Dinge auch gerne mal etwas entspannter angehen lassen. Auf der Werkschau Selected Songs sind ja, Songs der Jahre 94 bis 2014 versammelt, also 20 Jahre Deos. Und lassen in Erinnerung rufen, wie großartig die Band um Tom Barman und Klaas Jons in der Vergangenheit war und eigentlich auch immer noch ist. Und ja, eben gerade gab es zu hören Fell of the Floor Man von dem Album In a Bar Under the Sea, erschien 96. Und hier vom 94er Album Worst Case Scenario der Song Suds and Soda. The color, the care, the skin, the water, the oil. Das waren Deos mit Suds and Soda. Es war so 93, 94 ein großer Underground-Hit. Lief auch hier in Hamburg in den Indie-Discos rauf und runter. Ich glaube, es gab eigentlich nur einen Indie-Disco damals, war egal. Und ich habe ihn gehasst, diesen Song. Ich damals eher so Pop-affiner. Und inzwischen muss ich sagen, Hut ab. Wirklich großer Track hier von der großen Band von Deos. Und ja, die waren damals wirklich beeinflusst vom Folk, vom Punk. Ein bisschen Jazz dabei, ein bisschen Prog-Rock. Und man hört ganz viel raus. Frank Zappa, Tom Waits, Captain Beefheart, um mal so einige Einflüsse zu nennen von Deos. Und jetzt gibt es eine Compilation. Selected Songs heißt diese. Auf zwei CDs mit jeweils, oh Gott, wie viele Songs sind da drauf? 15, also 30 in der Zahl. Und wer so ein bisschen eintauchen möchte in die Geschichte dieser Band aus Belgien, dem sei dieses Werk wärmstens empfohlen. Album der Woche auch deshalb hier vom Sunday Service mit vielen unterschiedlichsten Songs drauf, wie ich finde. Also keine Band streut so weit in Stilrichtung und macht trotzdem immer alles richtig und alles gut. Meistens zumindest. Noch ein schönes Beispiel, fast mein Lieblingssongs vom Song von Deos. Auch von ihrem 96er Album In a Bar Under the Sea. Hier ihr Song Theme from Turnpike. Thank you. Das waren die High Hazels, Popmusik aus Sheffield mit ihrem Song Hearts Are Breaking vom Debütalbum High Hazels, auch nur betitelt. Das war der Sunnyverse für heute. Am Mikrofon, danke ich mich und vielen Dank fürs Zuhören. Letzter Song kommt von Faust. Die Krautrock-Legende ist mit einer neuen Platte zurück, Just Us betitelt. Und hier ein paar Takte von ihrem Track Sur la Ventre. Sur le tapis, coince les câbles sous mes bas de pelote. Cavalcade infernale. Ventre à terre. Le cul dans les fourmis. Le nez dans les étoiles. Aplati. Aplati sur le tapis, étendu sur le ventre, pensée, je vous chante, patte, pelote, note par note, note par note, temps par temps, temps par temps, temps par temps, le cul dans les fourmis. Nez dans les étoiles, le boire dans le sourire, sourire dans les déboires, et sourire dans les déboires, et on laisse avec triple nœud, triple nœud, allongé dans l'herbe, étendu dans l'herbe, aplati sur le ventre, ça avance, ah ça avance. Pas où ça nous mène, mais ça avance, là, ça cavale. Hein. Ah, bon Dieu, ça avance, ça cavale. Hein. Aplati dans l'air. Le ventre à ras de terre. Le cul dans les fourmis. Le ventre. Le nez. Chevauche. Dans les étoiles. Souris, glace. Patte, pelote. Sourire. Pelote. Ça avance, aplati sur l'herbe. Inferno. Mon Dieu, sur le vent. Ça avance, ça le cul dans les fourmis. Ça avance, ça le ventre sur terre, le nez dans les étoiles. Mon Dieu. Avance. Ça cavale. Mon Dieu, ça avance. Cavalcade infernale.